The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Folge 26. Hallo und herzlich willkommen beim Face of Death Podcast. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir euch zu Ostern auch noch eine kleine Osterfolge ins Nest legen. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass ich auch den Dr. Watson unter den Podcastern begrüßen darf. Hallo Hatti. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Karfreitag. Und die Folge wird erscheinen für euch heute am Ostersonntag. Ja, da haben wir eigentlich ein halbes Jahr schon mit umhergetängelt. Wir haben gesagt, zu Weihnachten haben wir nichts gemacht. Wir wollten ja Weihnachten, glaube ich, so eine Art Live-Geschichte machen, dass dann hier alle mit podcasten können. Das hat sich dann irgendwie, ja, ich sag's mal so, ist im Blut verlaufen oder im Sand verlaufen. Und ich sag, komm, wir machen mal zu Ostern was und wir machen heute mal eine ganz, ganz andere Folge. Also es sei euch gesagt, es gibt einen Fall, den ihr vielleicht schon mal als Video gesehen habt. Es gibt sogar einen Film dazu. Es gibt, glaube ich, sogar Hörspiele dazu. Es gibt andere Podcasts, die haben das schon mal verarbeitet. Aber wir haben uns einfach mal gedacht, wir nehmen uns mal einen Fall raus, den andere Leute schon verarbeitet haben, weil es wurde das ein oder andere Mal der Wunsch an uns herangetragen, mach doch mal diesen Fall. Und wir haben immer gesagt, na ja, wenn das schon andere gemacht haben, machen wir das nicht. Aber wir haben gesagt, zu Ostern machen wir mal was Besonderes. Und ja, wie Klaus so schön sagt, legen wir euch ein Ei ins Nest. Und ich setze noch das kleine i-Tüpfelchen oben drauf. Wir legen euch ein blutiges Ei ins Nest. So wie es unsere Art ist, ja. Das heißt, wir werden jetzt auch nicht groß hier irgendwas mit Krimi-Rätsel machen heute oder mit Kommentaren. Das kommt dann alles in der nächsten offiziellen Folge wieder, so wie ihr das gewohnt seid. Sondern ja, es geht wirklich heute nur einfach um den Fall. Genau, es gibt also kein Facebook, kein Twitter oder sonst irgendwas oder iTunes-Geschichten. Und ja, das ist... jetzt ein Fall, wo ich habe ja gerade gesagt, es gibt Filme und es gibt Videoaufnahmen dazu und Klaus ist ja mal derjenige, der das Skript schreibt und Klaus hat mir geschrieben, das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass du dieses Skript geschrieben hast, ohne dass du Videoaufzeichnung gesehen hast. Dieses Skript besteht rein nur daraus, was wir niedergeschrieben gefunden haben, liegt aber auch einfach daran, es gibt zu diesem Fall, glaube ich, eine eigene Wikipedia-Seite, eine eigene Internetseite und da war, glaube ich, genug Stoff da, um jetzt dieses Skript zu schreiben. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Na, genau so sieht's aus, ja. Ja, und deswegen sage ich doch einfach mal, ich mache heute auch keine großartige Einleitung, weil auch unsere Einleitung ist diesmal ein bisschen anders. Und ja, wie gewohnt kriegt ihr jetzt gleich ein bisschen schauderigen Sound, aber ihr kriegt ja eine Einleitung, die ist, also ich finde sie persönlich ein bisschen anders als sonst, oder hast du da ein anderes Gefühl für? Nein, das ist heute alles ein wenig anders. Ja, dann sage ich doch einfach mal, wir hören doch erstmal in den Fall oder in die Informationen hinein. Der alte Mann mit dem schlohweißen Haar füllt die grüne Plastikgießkanne mit Wasser und besprenkelt das frisch angepflanzte Heidekraut. Was wollen's denn wissen? Fragt er. Er ist es gewohnt, dass hier auf dem Friedhof in Weidhofen Fremde auftauchen und Fragen stellen. Eigentlich jeden Tag. Vor dem schwarzen, obeliskenhaften Grabstein mit den goldenen Buchstaben, den einzigen, der über die Friedhofsmauer ragt, stehen die beiden, lesen die Namen, die Daten und den Psalm. Der Herr gedenke als Bluträcher ihrer. Das beflügelt die Fantasie. Die Zeitzeugen sind ja inzwischen alle gestorben, aber geredet wird trotzdem, sagt der alte Mann, denn der Fallanalytiker Klaus Wiest am Grab getroffen hat. Wiest stammt aus der Gegend um Neuburg an der Donau in München, machte er Polizeikarriere. 7 Jahre bei der Münchner Mordkommission und 17 Jahre als Profiler für die sogenannte operative Fallanalyse. Wiest kennt sie fast alle. Die großen Tragödien der vergangenen 3 Jahrzehnte. Er stand vor den ermordeten Volksschauspieler Walter Sedlmayr und am Fundort der ermordeten Mareike aus Wald, München. Er brütete über die Akten vieler ungeklärter Verbrechen, auch aus der Oberpfalz. Vor einigen Jahren fing er an, sich auf die Grundlage moderner Polizeimethoden mit unserem heutigen Fall zu beschäftigen. Gut, und damit schauen wir uns mal an, was denn Ende März und Anfang April im Jahr 1922 passiert ist. Am 1. sowie am 3. und 4. April 1922 fehlte die 7-jährige Cecilia Gabriel unentschuldigt in der Schule. Dem Lehrer fiel zwar auf, dass Cecilia nicht im Unterricht war, und auch am Sonntag drauf waren weder das Kind noch dessen Großeltern und die Mutter in der Kirche gesehen worden. Die Dorfbewohner wunderten sich allerdings nicht besonders, schließlich konnten sie alle zusammen ja auf einem Familienausflug sein. Wichtig war nur, das Vieh auf dem Hof der Familie wurde wohl tagtäglich Fachmensch versorgt, und das beruhigte die Bürger des Dorfes, und niemand hat da Verdacht geschöpft an der Stelle natürlich. Der Postbote des Dorfes bemerkte am Montag nur, dass die Briefe vom Samstag noch im Kasten lagen und dass wohl tatsächlich niemand auf dem Hof war. Dann gab es einen Mechaniker, der reparierte Tage später sogar noch eine Maschine. Er hat sich selbst Zugang verschafft, weil er den Auftrag erledigen musste und den Bauern im Wald vermutete. Am 30.03.1922 entdeckte der Austragsbauer Andreas Gruber im Schnee Spuren, die zu seinem Hof führten, aber nicht wieder herausführten. Ebenso vermissten die Bewohner einen Haustürschlüssel. Außerdem hatte jemand an der Motorhütte des Hofes das Vorhängeschloss aufgebrochen und im Stall ein Rind losgebunden. Darüber hinaus bemerkten die Bewohner, dass das Anwesen vom Wald aus von einem Mann mit einem Schnauzbart beobachtet wurde. In der Nacht hörten sie auf dem Dachboden über ihren Schlafräumen Schritte. Sehr, sehr gruselig, finde ich. Mhm. Doch fand niemand, als das Gebäude noch in der Nacht durchsucht wurde. Also es wurde keiner aufgefunden. Obwohl der Landwirt mehrere Personen von diesen angeblichen Beobachtungen erzählte, weigerte er sich, Hilfe von den außenstehenden Nachbarn oder der Polizei anzunehmen. Ich meine, klar, das Schloss ist aufgebrochen, es führen Spuren hin, man wird beobachtet. Also da würde ich auch schon mal ein bisschen skeptisch werden. Und wenn ich dann auch noch auf meinem Boden Schritte höre, da renne ich doch sofort hoch, aber ist auch nicht passiert. Haben sie vielleicht gemacht, aber sie haben wohl niemanden entdeckt. Ja, aber ich hätte auf jeden Fall auch jetzt schon mal auf jeden Fall alle Alarmglocken geläutet, ja. Also wir sind nach wie vor ein Podcast, der jetzt hier keine Verschwörungstheorien aufstellt. Also es geht hier nicht um Geister, es geht um einen wahren Fall. Mhm. Ja, abschließend jetzt sei jetzt noch gesagt, nach Aussage einer Schulfreundin, der 7-jährigen Cecilia, soll diese berichtet haben, dass ihre Mutter in der Nacht vor der Tat nach einem heftigen Streit vom Hof geflohen und erst Stunden später im Wald aufgefunden worden sein sollte. Die ganze Familie hat sich Sorgen gemacht und ist auf die Suche gegangen, die bis zu einem Flüsschenpaar ausgedehnt worden sei. Nach langer Suche sei Victoria dann auf einem Baumstumpf im Wald sitzend aufgefunden worden. Für den weiteren Verlauf dieses Falls ist das noch wichtig zu erwähnen, dass am Nachmittag des 31. März 1922, einem Freitag, also wie heute, wo wir aufnehmen, eine neue Magd auf dem Hof angestellt wurde. Und das war wohl ihr erster und auch letzter Arbeitstag. Auch sie wurde Opfer des 6-fach Mordes, den wir heute besprechen werden. Ja, soweit mal die Vorgeschichte, würde ich meinen, an der Stelle. Wir steigen gleich mal ein mit den Opfern. Da hätten wir als erstes zu nennen Andreas Gruber. Er hat das Sagen auf dem Bauernhof, obwohl er das Anwesen schon längst an seine Tochter Victoria übergeben hatte. Er war es, der 5 Tage vor der Mordnacht im Schnee eine Münchner Zeitung fand, die aber niemand in der Gegend abonniert hatte. Und auch der Postbote hat gesagt, er hätte sie nicht verloren. Am 31.03.1922 entdeckte er früh morgens, wie schon gesagt, im Schnee die Spuren, die ganz offensichtlich vom Wald zu seiner Motorhütte führten. Aber es gab keine Spuren, dass diese Motorhütte wieder verlassen worden wäre. Auch sein Haustürschlüssel war spurlos verschwunden, können wir festhalten. Und Stunden später sind die wohl einkaufen gegangen im Dorf und haben das dem ein oder anderen im Dorf erzählt während dem Einkaufen. Und der Andreas Gruber hat es auch seinem Nachbarn, dem Lorenz Schlittenbauer, erzählt. Der hat ihm angeboten, du, ich habe noch einen Trommelrevolver zu Hause, den könnte ich dir leihen. Aber Andreas Gruber schlägt das aus und er schlägt auch den Vorschlag aus, zur Gendarmerie zu gehen. Cecilia Gruber ist unser zweites Opfer. Das ist die Frau von Andreas Gruber, mit ihm in zweiter Ehe verheiratet. Die war zum Zeitpunkt ihres Todes 72 Jahre alt. Ja, und dann hatten wir noch Victoria Gruber. Die 35-jährige Hoferbin wurde nur nach einigen Monaten Ehe Witwe. Ihr Mann Karl Gabriel soll im Dezember 1914 im Krieg an der französischen Front gefallen sein. Sie wird als eine bildhübsche Frau mit blonden Haar beschrieben und sie soll ihren Vater sexuell hörig gewesen sein. Einmal soll sie ihren Vater Andreas Gruber mit ihrem Einverständnis in den Schrank gesperrt haben, als ein junger Bursche auf den Hof kam, um ihre Hand anzuhalten. Das war früher so. Da musste man erstmal zum Vater gehen. Ich will deine Tochter heiraten. Und sie war Kirchensängerin oder sie war Sängerin im Kirchenchor als Sängerin beschäftigt oder hat da. Ja, sogar erste Sängerin. Das heißt, sie ist jemand gewesen, die im Dorf dadurch natürlich sehr bekannt war und scheinbar jemand, der auch sehr extrovertiert ist, ne? Erste Sängerin im Chor und ja, vom Aussehen her scheinbar auch ein, ja, Zuckerschnittchen, sagt man in Hessen, ne? Ja, ganz genau. Und dann die angesprochene Cecilia Gabriel, also noch eine Cecilia. Ich weiß nicht, das muss damals so ein Name gang und gäbe sein. Das ist ja das Mädchen, was nicht in der Schule war, die ganz liebevoll Silly genannt wurde. Die wurde nur 7 Jahre alt. Sie war die Tochter von Karl und Victoria Gabriel. Die hat ihren Vater niemals kennengelernt. Sie wurde nach den Osterferien im April 1921 in der Volksschule in Weidhofen eingeschult. Bevor ihr erstes Schuljahr zu Ende war, musste sie grauenvoll sterben. Sie war die Einzige, die nicht sofort tot war und noch 1 bis 2 Stunden mit ihrem Leben und Tod kämpfen musste. Dabei riss sie sich büschelweise die Haare aus. Also wir werden jetzt auch im Laufe des Falls auch hören, wie das Ganze zustatten gegangen ist. Und ja, also ich kann aber nach wie vor nicht nachvollziehen, warum dieser Fall so interessant war, dass er halt so hochgehypt wird, als verfilmt wird. Ich meine, wir hatten auch schon Fälle, die verfilmt worden sind und viele Quellen gab. Aber warum genau dieser Fall so hochgehypt worden ist, weil es eine junge Familie war, weil es halt eine ganze Familie war, ich weiß es nicht. Aber ja, wir haben noch ein paar Opfer mehr. Ja, wir haben den Josef Gruber. Das ist der 2,5-jährige Sohn der Victoria Gabriel, geborene Gruber. Und der könnte vielleicht der Schlüssel zu den grauenhaften Morden gewesen sein. Sein leiblicher Vater ist nämlich nicht bekannt. Jedoch hatte Victoria während der Zeit der Empfängnis ein Verhältnis mit ihrem Nachbarn, dem Ortsführer Lorenz Schlittenbauer. Da sie aber ebenfalls ein inzestiöses Verhältnis mit ihrem Vater, dem Gruber Andreas, hatte, könnte dieser genauso gut der Vater des kleinen Buben gewesen sein. Zumindest trug Josef den Nachnamen vom Opa Andreas, denn der war offiziell sein Vormund. Der kleine Josef wurde in seinem Kinderwagen durch das aufgespannte Verdeck hindurch brutal erschlagen. Das Verdeck des Kinderwagens wurde nach der Tat mit einem roten Kleid abgedeckt. Ja, kommen wir zu der Magd, die wohl nur einen Arbeitstag auf dem Hof vollzogen hat. Es geht um Maria Baumgartner. Sie war am Tage des Mordes gegen 17 Uhr auf dem Gruberhof eingetroffen. Die 44-jährige ledige Dienstmagd kam aus Kübach bei Eichach und war leicht gehbehindert. Ihre Schwester Franziska, die sie begleitet hatte, sagte später aus, Maria lief mir nach dem Abschied noch einmal nach, griff nach meiner rechten Hand und wollte mich gar nicht loslassen, als hätte sie was geahnt. Sie war noch mit dem Auspacken ihrer wenigen Habseligkeiten beschäftigt, als sie die tödlichen Schläge erhalten hat. Also die war noch gar nicht ganz da auf dem Hof und wurde dann schon ermordet. Aber so wie wir es gerade berichtet haben im Vorfeld, sind da ja schon einige Sachen im Vorfeld gelaufen, beobachtet worden. Es wurde eine Zeitung gefunden, es waren Spuren da, man hat was auf dem Boden gehört. Das hört sich schon an, als wenn das eine, ich sag mal, geplante Tat ist. Ja, das genaue Tatgeschehen konnte nicht rekonstruiert werden. Man nimmt jedoch an, dass am späten Abend die Eheleute Andreas und Cecilia Gruber sowie deren Tochter Viktoria Gabriel und Enkelin Cecilia Gabriel nacheinander in die Scheune gelockt wurden und dort erschlagen worden sind. Vermutlich hat der oder die Täter eine Kuh losgebunden. Das Tier hat natürlich Lärm verursacht, wenn es da rummacht, hat rumgemut. Und somit wurden dann natürlich die ganzen Leute in die Scheune getrieben. Ich meine, gut, aber ich weiß nicht. Geht man dann nacheinander hinein oder geht man zusammen dahin? Ich weiß nicht, wie das auf so einem Bauernhof abläuft. Durch eine Obduktion wurde später nachgewiesen, dass die 7-jährige Cecilia, nachdem ihr Schädel eingeschlagen worden war, noch mindestens 2 Stunden lebte, hatten wir ja gerade erzählt. Von der Scheune aus drang der oder die Täter ins Haus ein, wo der 2-jährige Josef in seinem Stubenwagen im Schlafzimmer seiner Mutter und die Dienstmagd Maria Baumgartner in der Marktkammer erschlagen wurden. Das heißt also, 4 der Opfer wurden draußen in der Scheune erschlagen. Die Magd war halt drinne und na gut, der 2-Jährige, der konnte wahrscheinlich noch nicht laufen, der in seinem Wagen lag, die wurden dann beide halt im Haus erschlagen. Ja, was die Maria Baumgartner, also die Dienstmagd betrifft, das ist für mich so der klassische zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich denke mal, bin mir nicht sicher, ob das die Täter sich bewusst waren, dass die da auch zugegen war. Andererseits, gut, am Dorf spricht sich viel auch schnell rum. Und weil du gefragt hattest, einer nach dem anderen in den Stall, ich glaube schon, dass wenn du so abgelegen wohnst, das ist ja, da war ja ziemlich, der Hof war ja ziemlich weiträumig von Feldern umgeben und dein Mann geht in den Stall gucken, muss eigentlich nur die Kuh einfangen und dann wiederkommen und der kommt nicht wieder. Ich denke, dann gehst du natürlich hinterher und schaust. Also so stelle ich mir das vor. Wir wissen es natürlich nicht, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass dann einer nach dem anderen halt wirklich da Richtung Stall und nicht wiedergekommen ist und dann geht man halt schauen, was los ist, ne? Gerade wenn auch die Eltern noch sind. Und ja, die Kleine, die 7-Jährige, die wird ihrer Mama hinterhergelaufen sein wahrscheinlich dann, ne? Ja gut, das ist jetzt Spekulation, ja, sag ich, aber das, so könnte ich es mir halt vorstellen. Das hat schon, das kann schon so gelaufen sein, ja. Auf jeden Fall hilft es nichts. Es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann werden die Leichen entdeckt. Es war nämlich der Monteur Albert Hofner. Das ist der so um den 4. April die Futtermaschine repariert hat. Also das war der Monteur, der auch festgestellt hat, dass wohl keiner auf dem Hof war. Und der gab dann wohl im Dorf bei den Bewohnern den Anstoß, doch mal nachzuschauen, wo denn die Familie Gruber rum ist. Er erzählte den Einwohnern von Gröbern und Wangen, das sind die beiden Dörfer in der Nähe, dass er etwa 5 Stunden lang auf dem Gelände war, aber niemand angetroffen habe. Deshalb drang der Ortsführer von Gröbern, ist auch der Lorenz Schlittenbauer, also der scheint ein wichtiger Mann gewesen zu sein da in dem Dorf, der ging noch am selben Tag mit 2 anderen Männern, die namentlich genannt sind als Michael Pöll und Jakob Sickl, in den Gebäudekomplex hinein, wo sie die größtenteils abgedeckten Leichen entdeckten. Die Opfer Andreas Gruber, Cecil Gruber, Viktoria Gabriel, Cecil Gabriel liegen mit einem Türblatt aus Holz zugedeckt in der nordwestlichen Ecke des Gebäudes an der geöffneten Stalltür. Also der Täter hat es dann auch erstmal probiert und wollte seine Leichen halt bedecken. Meine, wie gesagt, man weiß bis heute nicht, wer der Mörder ist oder wer die Taten begangen hat, aber zumindest hat das Ganze Methode gehabt und hat gesagt, okay, ich versuche das so ein bisschen zu vertuschen. Was mich halt wirklich beeindruckt, dass da ein Monteur auf dem Hof ist und 5 Stunden arbeitet Und jetzt sage ich mal, was weiß ich, nicht mal nach Wasser fragt oder was zu essen fragt, das war ja früher so, der hat da einfach gearbeitet und ist weggegangen. Also ich meine, heutzutage, wenn du einen Handwerker hast, irgendwer ist ja immer dann da, der muss dir dann deine Stunden unterschreiben oder es guckt zumindest mal einer nach. Aber früher muss das so gewesen sein. Der ist gekommen, hat seine Arbeit gemacht und ist wieder gegangen und es hat keinen interessiert, was er da gemacht hat. Ja, die Opfer Andreas, das Opfer Andreas Gruber liegt mit langer Unterhose und Schlafjacke bekleidet links neben seiner Frau Cecilie, welche noch ihre Alltagskleidung trug. Quer zu Cecilie Gruber liegt ihre Tochter Victoria, auch noch nicht für die Nacht umgezogen. Die Enkelin und die Tochter Cecilie Gabriel liegt links neben Andreas Gruber unter dem Heu an der Stallwand. In der Schlafstube von Victoria Gabriel wurde deren 2,5-jähriger Sohn Josef bestialisch erschlagen, in seinem Kinderwagen aufgefunden. Der Schlag wurde mit großer Wucht ausgeführt, sodass der Schädel des Kindes zertrümmert wurde. Der Kinderwagen wurde von dem Täter mit einem Rock abgedeckt. Also auch hier wurde die Leiche einfach mal abgedeckt. Warum? Weiß man nicht. Der Fundort von Maria Baumgartner war im Nebenzimmer der Küche, welches für die Unterkunft der Magd genutzt wurde. Auch sie war noch nicht für die Nacht umgezogen und vollständig bekleidet. Ihr Leichnam wurde vom Täter mit dem Oberbett teilweise abgedeckt. Also auch hier wurden der Leichnam also abgedeckt. Also alle Leichen wurden in irgendeiner Weise abgedeckt. Aber dazu gibt es keine Informationen, warum man das gemacht hat. Dazu gibt es keine offiziellen Informationen. Wir haben dieses Verhalten aber auch hier bei uns im Podcast schon öfter erlebt bei Mördern, dass die nach der Tat die Opfer versuchen zu verstecken oder zumindest irgendwie zu bedecken. Das läuft immer unter dieser Idee der Wiedergutmachung, beziehungsweise man kann es auch nachlesen, es wird von einigen Ermittlern immer dann davon ausgegangen, dass der Mörder jemand ist, der die Leute kannte. Das heißt, für die waren die keinen Fremden. Und dann die ehemaligen Bekannten tot zu sehen, können die dann eventuell gar nicht mehr selbst ertragen und versuchen das dann so eine Art Wiedergutmachung. Das haben wir gehabt bei dem Tristan zum Beispiel auch in dem Fall. Da hat der Mörder ja dasselbe versucht, ihm da die Hose wieder anzuziehen und Schuhe und kann man sich nochmal anhören, falls jemand den Fall noch nicht gehört hat. Die Ermittlungen der Polizei, die gingen relativ zügig los. Die ersten Polizisten am Tatort waren Beamte der Gendarmeriestation Hohenwart, die waren am 4. April gegen 18 Uhr da. Die hatten aber eigentlich nur die Hauptaufgabe, die ganzen zahlreichen Schaulustigen irgendwie davon abzuhalten, in den Tatort rein zu laufen, weil das bekannt worden ist, dass da ein Mord passiert ist, sind die natürlich alle angerückt und wollten das sich angucken. Bei der Polizeidirektion München ging die Meldung um circa 18.15 Uhr ein. Unter der Leitung von Kriminaloberinspektor Georg Reingruber machten sich 6 Beamten aus München, darunter 2 Polizeihundeführer, umgehend auf den Weg und kamen um 1.30 Uhr beim Bürgermeister Georg Greger in Wangen an. Um 5.30 Uhr begaben sie sich dann zum Tatort und besichtigten ihn zusammen mit der Gerichtskommission aus Schrobenhausen. Und das Ganze haben die systematisch gemacht, also das Gebäude systematisch durchsucht. Gibt es ja mit Sicherheit auch so eine Art, ich nenne es mal Workflow für die Ermittler. Auf dem Dachboden, der durchgängig über das Wohnhaus, Stall und Scheune verlief, entdeckten die Polizisten, dass der Boden mit Heu bedeckt war, anscheinend um Schritte zu dämpfen. Wir erinnern uns, die Schritte, die ihr vorhin gehört habt, waren halt auch nicht auf normalen Holzbohlen zu hören. Sie waren halt auf Heu, Stroh abgedämpft worden. Außerdem waren einige Ziegel so verschoben, dass man das gesamte Hofgelände überblicken konnte. Das heißt also, man könnte annehmen, dass eventuell da oben mal einer war und auf dem Hof geguckt hat und die Leute beobachtet hat. Also wir erinnern uns, man hatte eine Person im Wald gesehen und vielleicht wurden die Leute auch schon längere Zeit vom Boden aus beobachtet. Ja, in einem Heuhaufen stellte man 2 Mulden fest, die davon zeugten, dass sich hier eine Person befunden haben musste. Die ersten Vernehmungen fanden im Bauernhaus in der Küche statt. Also wenn ich das jetzt mit diesen Mulden im Heuhaufen sehe, man könnte jetzt denken, dass da vielleicht der oder die Täter vielleicht länger auch übernachtet haben und haben das Ganze ausspioniert. Also das ist jetzt so eine Theorie, die ich jetzt mal aufstellen würde. Ja, das wäre jetzt die Frage, ob die vorher da schon vor Ort waren oder ob es eher so ist, dass die hinterher noch geblieben sind, weil es wird ja auch berichtet, dass der Hof rein technisch weitergeführt worden ist in der Zeit, wo aber eigentlich klar ist, dass auf dem Hof keiner mehr gelebt hat. Also vielleicht haben die da sich noch die Zeit vertrieben, weil sie, jetzt kommt eine Vermutung, eventuell was gesucht haben. Das ist nicht meine Vermutung, sondern das werden wir später hören, wer da in Frage für käme. Als erstes Motiv wurde zunächst mal Raubmord vermutet. Dazu muss man wissen, die Grubers waren recht wohlhabend für damalige Verhältnisse. Und das hätte sich schon gelohnt, da mal das Haus zu durchsuchen nach Wertgegenständen. Später wurde das allerdings angezweifelt, da man nicht genau ermitteln konnte, wie viel Geld entwendet wurde. Außerdem wurde zu viel Geld zurückgelassen, obwohl die Täter genug Zeit gehabt hätten, das Haus genau zu durchsuchen. Bei der Obduktion durch den Neuburger Landgerichtsarzt Dr. Johann Baptist Aumüller auf einem provisorischen Seziertisch im Hof des Bauernhofs wurden die Leichen die Köpfe abgetrennt. Dabei wurde auch festgestellt, dass sich Cecilia Gabriel in ihrem etwa zweistündigen Todeskampf diese Haare wirklich büschelweise ausgerissen hat. Das hat man damals dann auch festgehalten. Eine Abschrift des Obduktionsprotokolls mit den Untersuchungsergebnissen des Landgerichtsarztes ist in den historischen Akten nicht vorhanden. Ein Obduktionsprotokoll muss es aber gegeben haben, denn gerichtliche Sektionen waren auch 1922 bei Mordfällen nichts Außergewöhnliches, sondern eine selbstverständliche, genau festgelegte Untersuchung, die routinemäßig durchgeführt und auch protokolliert wurde. Also soweit mal die Quelle, die wir hier zitiert haben. Das heißt, wir sehen auch hier, wie wir es schon öfter gehabt haben, wieder ja, Fehler bei den Ermittlungen. Ich meine, so ein Obduktionsprotokoll sollte eigentlich nicht verschwinden, wenn ich da sechs Leichen liegen habe. Ja, das haben wir ja immer wieder bei unseren Fällen gehabt. Also sehr oft halt Fälle, die in der Vergangenheit liegen, also geschichtlich, also 80, 90 Jahre zurückliegen. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, bei 95 Jahren, so lange ist der Fall her. Und wenn man sich das Ganze jetzt ein bisschen genauer betrachtet, im Laufe der Ermittlungen wurde nämlich immer wieder auf die Ergebnisse der Obduktion zurückgegriffen. Eine knappe Zusammenfassung der Ergebnisse war, bei allen Opfern wurde als Todesursache Schädelverletzung festgestellt. Das heißt, sie wurden halt alle erschlagen und ja, auf den Schädel wurde geschlagen und dann ist man halt irgendwann relativ schnell tot, wenn richtig getroffen wird. Besonders gravierend waren die Verletzungen der Viktoria Gabriel. Denn nur ihre Verletzung hob Staatsanwalt Renner in Einzelheiten besonders hervor, indem er mitteilte, dass der Landesgerichtsarzt bei der jungen Frau 9 sternförmige Wunden am Kopf und Würgespuren am Hals festgestellt hat. Er teilte außerdem mit, dass sie zum Zeitpunkt ihres Todes nicht schwanger gewesen sei. Also wenn man jetzt sagt, sternförmige Wunden, ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine Spitzhacke ist. Ich bin jetzt kein Gerichtsmediziner. Das kann auch ein Werkzeug sein oder was auch immer. Also sternförmig, das, ja, was weiß ich, das könnte auch hier so eine Schraubenschlüssel sein, keine Ahnung. Aber das wird halt hier explizit genannt, dass man das bei ihr dann halt genau beschrieben hat bei der Verhandlung oder bei der Feststellung vom Richter. Die Vielzahl der Schläge und die Würgespuren deuten darauf hin, dass der Hass und die Wut des Täters auf Viktoria Gabriel besonders groß gewesen sein muss. Das spiegelt jetzt so die Sache wider, wo wir gesagt haben, okay, es könnte halt der Ex-Mann sein oder nicht, der eigentlich im Krieg gefallen ist, haben wir ja gesagt, ne? Aber es lässt vermuten, dass die Mordtat wirklich ihr nur gegolten hat und dass das Verletzungsbild einer Tötung durch einen enttäuschten Liebhaber denken ließ. Denn im Zusammenhang mit einem Liebhaber ist wahrscheinlich auch der vom Staatsanwaltschaft Renner mitgeteilte Hinweis des Landesgerichtsarztes zu sehen, dass bei Viktoria Gabriel eine Schwangerschaft nicht bestand, hat man ja gerade erzählt. Das Ergebnis der Untersuchung wäre keine Erwähnung wert gewesen, wenn nicht nach der Auffassung des Landesgerichtsarztes angesichts der Verletzung der jungen Frau ein persönliches Motiv im Raume gestanden hat. Jetzt sind wir nämlich also an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, das sieht jetzt wirklich aus, als wenn es kein Raubmord ist, sondern wirklich persönlich gegolten hat und dass die Viktoria Gabriel wohl die erste Anlaufstation gewesen ist. Und ja, die restlichen Leute, die dann halt auf dem Hof waren, die mussten halt mit beseitigt werden, damit es halt keine Zeugen gibt. Ja, es schaut an der Stelle dann mehr nach einer Beziehungstat aus. Also Raubmord würde ich als Ermittler an der Stelle dann auch ausschließen. Also wenn das meiste du als Geld Ermittler noch da ist. Ja, wenn ich der Ermittler gewesen wäre damals, hätte ich mir dann schon gedacht, naja, wenn man das so schaut und wenn vor allem auch tatsächlich explizit nochmal erwähnt wird, dass sie nicht schwanger war. Gut, wie gesagt, Spekulation beteiligen wir uns nicht dran. Wir bleiben mal lieber bei ein paar Fakten, die wir noch haben. Die Beamten der Mordkommission ermittelten noch in verschiedene Richtungen weiter und gingen selbst unwahrscheinlichsten Spuren nach. Als erstes gerieten vorbestrafte Hamsterer und Hausierer, die aus oder in der Gegend sich herumtrieben, in den Fokus der Polizei. Bereits am 8. April 1922 wurden 100.000 Mark Belohnung für Hinweise zum Täter ausgesetzt. Ich denke, das war 1922 ganz schön viel Geld. Viele Personen wurden daraufhin verdächtigt und auch viele nicht stichhaltige Hinweise gingen bei der Mordkommission ein. Doch die Morde konnten niemandem nachgewiesen werden. Mit den Schädeln der Opfer wurden zudem noch spiritistische Sitzungen mit Hellseherinnen und anderen spirituellen Medien durchgeführt, die aber ebenfalls kein Ergebnis brachten. Ja, dazu müssen wir noch ein bisschen was sagen. Das war wohl immer häufiger so damals, dass im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen Hellseher zum Einsatz kamen. Das machte man meist dann, wenn alle anderen Möglichkeiten schon versagt hatten. So wurden beispielsweise auch bei der Suche nach verschwundenen Personen immer wieder Hellseherinnen und Wahrsager eingesetzt, um die Orte vielleicht eingrenzen zu können, wo man die Personen finden kann. Klingt erstmal verrückt, ist aber vielleicht ein bisschen dadurch getriggert, dass im Sommer 1921 die Frankfurter Wahrträumerin, nennt sie sich, Minna Schmidt, in die Schlagzeilen kam. Sie hatte im Fall eines Doppelmordes an zwei Bürgermeistern in Heidelberg den genauen späteren Fundort der Leiche bestimmen können. Bei dem Fall, den wir haben, da hat man die Nürnberger Hellseherinnen Fräulein Bü und Fräulein Jü verpflichtet. Die heißen tatsächlich so. Ich denke, das sind vielleicht auch so Künstlernamen sind das dann wahrscheinlich oder so. Das werden nicht die bürgerlichen Namen sein. Das war aber auch nicht erfolgreich. So, was hat man gemacht? Ich möchte das gerne, dass wir uns das im Hinterkopf behalten. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum dieser Fall gerne hergenommen wird und warum es so ein bisschen mystisch auch ist. Den beiden Hellseherinnen wurden in einer spiritistischen Sitzung am 2.5.1922 vom Staatsanwalt Renner Pakete mit den Schädeln der Opfer präsentiert, wobei man wohl davon ausgehen kann, dass es sich nur um die Schädelkalotten gehandelt hat, sowie eine Brieftasche eines der Opfers und ein Heuseil, welches vermutlich der Täter berührt hatte. Trotz intensiver Bemühungen konnten sie aber den oder die Täter nicht sehen und so auch keine relevanten Hinweise zu ihrer Ergreifung geben. So, das müssen wir uns jetzt mal alles sacken lassen. Also, ja. Wenn wir in unserem Podcast immer tun, wir machen nichts mit Verschwörungstheorien, ist es jetzt, glaube ich, der erste Fall, dass hier ein bisschen Hexerei stattfindet. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, aber von der Polizei angeordnete Hexerei, hätte ich jetzt dann mal gesagt. Ne? Ja, und wenn das man ist ja nichts, was wir uns hier ausdenken. Nee, das ist ja wirklich so passiert. Und das ist ja, wenn man sich das anguckt, 2.5., das ist ja ungefähr 4 Wochen später schon passiert. Also die waren relativ schnell, waren die schon am Ende. Und ja, wenn es damals gang und gäbe war und man sich immer an dieser Geschichte da in Frankfurt hochgezogen hat, an diesem Doppelmord der Bürgermeister, das hat da ja schon mal funktioniert, dann kann das ja noch mal funktionieren. So wie es ist und so wie es auch in den Aufzeichnungen beschrieben ist, ist so ein Einsatz von Hellsehern natürlich immer zum Aufklären von Verbrechen sehr skeptisch zu sehen. Man darf aber nicht vergessen, dass Hellseher bei der Polizeiarbeit auch Erfolge verbuchen konnten. Ja, jetzt kann man sich drüber streiten, ist es jetzt Zufall oder nicht? Ich meine, man kann jetzt auch darüber diskutieren, gibt es Geister, gibt es keine Geister? Gibt es Leute, die, sage ich mal, eine Wasserader finden, wenn die mit ihrer Wünschelrute durch den Garten rennen und solche Geschichten? Und so ist es damals auch gewesen. Ich meine, wir reden vom Jahre 1922. Ich glaube nicht, dass in den heutigen Ermittlungen Hellseher oder Hellseherin angestellt werden, um Polizeiermittlungen zu machen. Staatsanwalt Renner soll jedenfalls nach Angaben seines Sohnes Heinrich in einem Zeitungsinterview den Einsatz der Hellseherin im Nachhinein bedauert haben. Ja, man ist dann zumindest auf den Punkt mal gekommen, naja, okay, das war jetzt doch nicht so ganz richtig. Er soll sich Vorwürfe gemacht haben, dass er so etwas zugelassen habe. Ja. Ja, zeigt ein bisschen die Hilflosigkeit, die ich da so empfinde, wenn ich mir anschaue, wie da die Ermittlungen gelaufen sind. Also das scheint so der absolut letzte Strohhalm gewesen zu sein, damals in den 20er Jahren. Ja, man kann aber auch Fälle oder zumindest Ansätze an einem Fall machen, wenn man die Tatwaffe hat oder Tatwaffen hat. Und ja, im Zuge der Ermittlungen nach den Entdeckungen der Tat wurde am 5.4.1922 eine im Futtertrog der Rinder aufgefundene Spitzhacke sichergestellt. Blutanhaftungen konnten nicht nachgewiesen werden. Was man sich damit erklärt hat, einfach, dass die Rinder das Blut abgeleckt haben. Im Februar 1923, also fast ein Jahr später, wurde von Josef Gabriel, einem Bruder von Karl Gabriel, im Rahmen der Abbrucharbeiten auf dem Anwesen im Fellboden des Hauses neben dem Kamin eine blutbefleckte sogenannte Reutehaue entdeckt und in der Folge der örtlichen Polizei übergeben. Im kriminaltechnischen Labor der Polizeidirektion München ist die Reutehaute ergebnislos auf brauchbare Fingerabdrücke untersucht worden. Neben Menschenblut wurden Haare von Menschen wie auch Tierhaaren vermutlich einer Katze oder eines Kaninchens nachgewiesen. Ob die Reuthaue auch vom Obduzenten Dr. Aumüller in Augenschein genommen wurde und diese anhand des Tatwerkzeug eingeschätzt hat, oder also ob er das als Tatwerkzeug angenommen hat, ist nicht bekannt. Also klar, es sind Haare dran, Menschenhaare dran, aber ich meine, wir haben jetzt heute Tierhaare dran. Man weiß nicht, wie das früher war, ob die früher dann halt vielleicht auch Tiere oder Katzen erschlagen haben. Ich meine, man hat ja wahrscheinlich in der damaligen Zeit, also ich kenne das noch aus meiner Kindheit, die Katzen wurden alle nicht kastriert und die Katzen haben sich halt vermehrt. Und wenn das zu viel wurde, vielleicht haben sie halt auch einfach mit diesem, wie heißt das Ding? Oh Gott, ich kannte das gar nicht. Ich kannte es auch nicht. Es heißt Reuthaue. Ich habe mir das mal dann angeguckt im Netz. Also eine Spitzhacke kennt jeder, würde ich sagen. Da weiß jeder was mit anzufangen, wie das ausschaut. Und ja, eine Reuthaue kann man sich so vorstellen, ist eine Spitzhacke, die aber nicht vorne spitz ist, sondern so abgeflacht. Es gibt die in klein für den Garten, wo du den Boden mit auflockerst. Meistens ist hinten wie so eine Gabel hinten dran mit zwei Forken. Vorne ist bei diesem Multifunktionsgerät, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ist immer so eine Hacke, die aber flach ist am Ende. Und wenn du damit einmal rechtsrum, einmal linksrum hauen würdest, dann hättest du natürlich vom Verletzungsbild her eine sternförmige Verletzung deinem Opfer zugefügt. Und deswegen gilt die Reuthaue so als das Tatwerkzeug schlechthin. Man hat dann weitere noch Sachen gefunden, die man als mögliche Tatwaffe in Augenschein genommen hat, und zwar unter anderem ein Taschenmesser. Das soll nach Aussage einer ehemaligen Magd des Hofes, dem Andreas Gruber, gehört haben. Und ein sogenanntes Bandeisen. Das ist was, wo ich Gegenstände mit festzurren kann. Beide Gegenstände wurden ergebnislos auf Blutanhaftungen untersucht und das natürlich auch in München im Labor. Ja, nach den Tatwaffen bleibt uns die Suche nach Tatverdächtigen. Und da fange ich mal mit dem ersten an, weil das die Geschichte finde ich persönlich, wenn man Spekulationen aufmacht, finde ich die großartig. Ich hab's ja schon mal ein bisschen angedeutet. Ja, das finde ich großartig. Der erste Tatverdächtige steht hier tatsächlich der Karl Gabriel. Das war Viktorias Ehemann. Er fiel eigentlich nachweislich am 12. Dezember 1914 im Ersten Weltkrieg. Angeblich war die Ehe nicht sehr glücklich. Es wurde spekuliert, ob Karl Gabriel mit einem anderen Soldaten die Identität getauscht haben könnte und dann 1922 zurückgekehrt sei, um sich zu rächen für die schlechte Zeit, die er als Ehemann mit seiner Frau erlebt hat. Dagegen spricht jedoch, dass der Tod von Karl Gabriel durch Zeugen, welche ihn von Kindheit an kannten und mit ihm im Krieg waren, ausreichend und glaubhaft dokumentiert ist. Andere Quellen sprechen auch davon, dass er vielleicht tatsächlich, wie besprochen, wieder auf den Hof gekommen ist, hat dann mitgekriegt, dass seine Frau ein uneheliches Kind hat und soll dann ausgerastet sein und hätte diese 6 Morde begangen. Wie gesagt, alles im tiefsten Tal der Spekulation. Es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass der Mann wirklich tot ist, scheint mir eher bewiesen. Ja, aber man merkt schon, also woran man sich damals dran hochgezogen hat. Ich werde mir mal die nächsten beiden Tatverdächtigen vornehmen. Zum einen wäre da als erstes Josef Baird. Der angeblich geisteskranke Bäcker floh 1921 aus der Heilanstalt Günzburg und wurde nie wieder aufgegriffen und galt als verschollen. Baird war auf der Flucht und heimatlos. Ihm wurde, ob seinem Geisteszustand aufgrunde vermutet wurde, eine Beteiligung an dem Mord zugeschrieben und im Jahre 1919 die Tat zugetraut. Das muss jetzt aber eine falsche Jahreszahl sein, weil die Tat war ja 1922. Das war 1919 war an einem anderen Mord schon eingetragen. Ach, okay, beteiligt. Alles klar. Mhm. Ach, das und deswegen hat man ja. ihm zugetraut, genau. Dass er eventuell auch 1922 da auf dem Gruberhof zugange gewesen und ein Medium hatte. Weil er einer spiritistischen Sitzung anhand einer Fotografie als Täter identifiziert wurde. Also spiritistische Sitzungen sind in diesem Fall halt wohl gerne mal genommen mit den Hellsehern und ja, wenn man ja jetzt ihn auf so einem Foto identifiziert hat, wird dann natürlich schnell so ein Mensch in die Schublade geschoben und aber was man ihm zugute hält, dass Geld und Wertsachen liegen geblieben sind. Also man hätte ihm jetzt dann halt auch ganz gerne gesagt, okay, es war ein Raubmord. Ist aber so nicht gelaufen und man hat auch keine Informationen, ob man ihn gefunden hat oder verhört hat, weil er war ja heimatlos, kein Dach über dem Kopf. Als nächstes hätten wir dann noch Adolf Gump. Der hat sich nämlich damals damit gebrüstet, in Oberschlesien 9 Bauern getötet zu haben. Merkt man sich, Bauern. Daher wurde am 9. April nach ihm und 3 weiteren Freikorps Soldaten gefahndet. Willem Dressel, Willem Musweiler alias Weiland und dem früheren Kriminalbeamten Friedrich N. alias Fischer. In diesem Zusammenhang wurde spekuliert, dass der Hof der Grubers als Freikorps-Waffenversteck gedient hat. Gump galt als brutal und ihm wurde zugetraut, die Morde zu begehen. Außerdem sagte man, er hätte ein Verhältnis mit Viktoria Gabriel gehabt, aber das sind auch alles reine Spekulationen. Also wie gesagt, man merkt es schon an diesen beiden Tatverdächtigen, man versucht sich dann irgendwelchen Sachen hochzuziehen. Das ist ein Tatverdächtiger, weil der schon mal 1919 ihn umgebracht hat. Der nächste hat sich gebrüstet, Bauern getötet zu haben. Und jetzt wird ihm dann noch unterstellt, dass er da eventuell Waffen versteckt hat. Also alles Spekulation, aber das haben wir öfter in unseren Fällen. Man versucht sich an jeder kleinen Nadel oder an jedem kleinen Haar hochzuziehen. Sind vor allem alles Spekulationen, die tatsächlich im Netz bis ins kleinste Detail ausgebügelt werden. Ne? Da wird überlegt und diskutiert und gemacht, ob das so sein könnte oder nicht. Kann man sich, wer da Spaß dran hat, kann sich das mal angucken. Wendelin Kasper und Bauer Thaler sind die nächsten beiden Verdächtigen. Ihnen wird vorgeworfen, mit Goldgeld nach dem Mord an der Familie Gruber den Neubau des Hauses ihrer Kinder, die ein Paar waren, finanziert zu haben. Vor dem Mord wurde der Bau eingestellt wegen fehlerhafter und fehlender finanzieller Mittel. Bei der Raiffeisenbank Weidhofen musste ein Darlehen aufgenommen werden, das einen Bürgen erforderte. Dieser fand sich damals auch, aber nach dem Mord wurde er nicht mehr gebraucht. Der Bau wurde fertiggestellt und die Handwerker wurden auch mit Goldgeld bezahlt. Auch die Aussteuer der Tochter von Wendelin Kasper soll mit Goldgeld finanziert worden sein. Vor dem Mord waren Wendelin Kasper und Bauer Thaler dicke Freunde, nach dem Mord plötzlich Todesfeinde. Und ich nehme als weiteren noch dazu als Verdächtigen den Daimhausener Schweinehirte Josef P. Auch der hat sich wohl verdächtig gemacht. Auf der Gendarmeriestation Hohenwart erschien 1935 eine junge Frau, so sagt es die Geschichte, mit so circa 20 Jahren, die sichtlich erregt zu Protokoll gibt, dass ihr Vater der Mörder war. Sie erzählt, dass vor etwa 2 Wochen ihr Vater gegenüber ihr dieses Geständnis abgelegt habe, doch sie musste ihm versprechen, nichts weiter zu erzählen. Er soll auch einen Komplizen gehabt haben, dieser allerdings wäre schon 2 Jahre tot. Er hat den Vorgang des Mordes ausführlich geschildert, auch, dass beide noch 2 Tage im Heu gelegen hätten, das Vieh gefüttert und gemolken haben. Den Postboten haben sie gefürchtet und deshalb wären sie irgendwann geflohen. Nach der Aussage der jungen Frau wird Haftbefehl gegen den Daimhausener Schweinehirten, der im Ort als Trinker und Unruhestifter bekannt war, erlassen. Er wird ins Gefängnis gebracht nach Schrobenhausen, wo er wie schon bei seiner Festnahme alles hartnäckig leugnete. Anfang Februar 1935 musste er wegen Mangels an Beweisen wieder auf freien Fuß gelassen werden, denn bis auf die Aussage seiner Tochter konnte man ihm nichts beweisen. Es bestand der dringende Verdacht, dass die junge Frau aus Rache gehandelt hat. Das heißt, sie hat sich da vielleicht mit ihrem Vater gestritten und diese Geschichte aufgetischt oder auch nicht. Wie gesagt, wir wissen es leider nicht. Tja, wir waren jetzt im Jahr 35, also schon gute 10 Jahre später nach dem Mord. Und dann war eine ganze Zeit lang Ruhe, aber scheinbar hat dieser Fall die Ermittler immer wieder dazu bewegt, auch neuen Hinweisen nachzugehen. Und wir befinden uns im Jahre 1971, also fast 50 Jahre später. Und da tauchen dann die nächsten Tatverdächtigen auf, die Brüder Karl und Andreas S. aus Sattelberg. Das Ganze ist so abgelaufen. Es war ein Brief von Theresa T., der Auslöser für die Geschichte. Sie berichtete, als sie 12 Jahre alt war, bekam ihre Mutter Besuch von der Mutter der beiden Mörder der Gruber-Familie. Während des Gesprächs fielen die Namen der beiden Männer, die den Mord begangen haben sollen, die Brüder Karl und Andreas S. aus Sattelberg. Nach der Vernehmung in ihrer Augsburger Wohnung berichteten diese, dass sie den Brief erst jetzt geschrieben haben, aus Angst vor Rache. Die Frau berichtete nun, dass sich die Mutter der Mörder später das Leben nahm, auf unvorstellbar grausame Weise. Sie baute in ihrer Küche einen Scheiterhaufen auf, setzte sich darauf, übergoss das Ganze mit Petroleum und zündete alles an. Die Frau machte gegenüber der Polizei einen recht verwirrten Eindruck, jedoch besaß sie Aufzeichnungen ihrer Mutter, in denen unter anderem der Satz stand, Andreas reute, dass er sein Taschenmesser verloren hat. Erinnern uns, es wurde ja auch ein Taschenmesser gefunden. Der Kriminalinspektor war verwundert, dass die Frau ein Taschenmesser erwähnte, dass der vor ihr genannte Täter am Tatort verloren haben soll. Als der Mordhof 1923 abgebrochen wurde, wurde, wie wir jetzt schon wissen, ein Taschenmesser gefunden, von dem nur wenige Menschen gewusst haben. Die Herkunft des Taschenmessers wurde nie geklärt. Es konnte dem alten Gruber genauso gehört haben wie auch dem Mörder. Auch diese Spur verlief im Sande. Die Ermittlungen wurden noch 1971 eingestellt. Ja, und trotz wiederholter Festnahmen, die bis heute noch kein Täter ans Tageslicht gebracht haben, die Akte wurde 1955 geschlossen. Wir waren aber schon im Jahr 1971. Trotzdem fanden noch 1986 letzte Vernehmungen statt und Kriminalhauptkommissar Konrad Müller ermittelt noch heute, obwohl er schon im Ruhestand ist. Man muss sich mal überlegen, wie interessant dieser Fall ist. Und ich meine 1986, da muss man überlegen, der oder die Täter sind dann ja schon gut 60 Jahre älter. Ja, gut 60 Jahre älter und wahrscheinlich. Vielleicht auch gar nicht mehr am Leben. Gar nicht mehr greifbar, sag ich mal an der Stelle. Ja. Ja, das, ich glaube aber, wenn man das jetzt so mal gehört hat, wer da alles verdächtigt wurde und wie teilweise an den Haaren herangezogen da die Motive aufgebaut werden. Das lässt vielleicht verstehen, warum dieser Fall so gern hergenommen wird. Also mich hat schockiert diese Geschichte mit der Frau, die sich da selber auf den Scheiterhaufen setzt in ihrer eigenen Küche. Das sind alles schon so Geschichten, die natürlich sowas irgendwie spannend machen und interessant, würde ich meinen. Die Beerdigung steht natürlich auch an und was wir auch immer gerne machen, wir schauen ein bisschen da drauf, wie die Öffentlichkeit eigentlich auf diesen ganzen Fall reagiert hat zur damaligen Zeit. Und zwar die sogenannte Öffentlichkeit reagierte auf das Geschehen auf dem Gruberhof so, wie wir es schon oft bei spektakulären Morden erlebt haben. Bereits kurz nach Entdeckung der Morde fanden sich viele Schaulustige ein und einige blieben sogar in der Nacht da, um für die armen Seelen zu beten. Das haben wir vorhin schon gesagt, da hat die Polizei nämlich alle Hände voll zu tun gehabt, dass da nicht jeder jetzt über den Hof rennt. An der Beerdigung am 8. April 1922 nahmen einige tausend Menschen auf dem Friedhof von Weidhofen teil. Das ist deswegen erstaunlich, weil die Dörfer an sich gar nicht so groß waren. Das heißt, da sind auch Leute von außerhalb scheinbar angereist, um sich das anzuschauen, das Schauspiel. Was dann passiert ist, dass es wirklich in der Tat eine regelrechte Hysterie unter der Bevölkerung gab. Und zwar ging es darum, was ist passiert, wer ist der Mörder. Es gab Spekulationen ohne Ende. Die Toten sind ohne Schädel auf dem Friedhof Weidhofen bestattet worden. Ein Gedenkstein wurde am Grab errichtet. Die Schädel der Toten befanden sich zuletzt in einem Justizgebäude in Augsburg, wurden aber bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg zerstört. Der Hof wurde bereits, wie wir schon gesagt haben, 1923 abgerissen und heute steht in der Nähe, wo sich der Hof befunden hat, nur noch ein sogenanntes Martal. Kannst du damit was anfangen, was ein Martal ist? Ich hätte jetzt gesagt, so eine Art Gedenkstein oder eine Gedenkscheibe oder. Ja, richtig, genau. Das ist so in Bayern sehr, sehr verbreitet. Das hast du so an vielen kleinen Orten. Es muss man sich so vorstellen, ist meistens aus Stein oder teilweise auch aus Holz. Ist immer so, dass so ein kleines Fensterscheibe drin ist, wo meistens eine Kerze drin steht. Oft ist ein Kreuz mit dem Jesus dran dabei oder eine Marienstatue, die noch steht, und drumherum werden immer ein bisschen Blümchen gepflanzt. Das findest du also hier in Bayern öfter mal. Und das ist das Einzige, was noch erinnert an die ganze Tat. Tja, und wenn wir jetzt live podcasten und wir unsere Hörer kontrollieren könnten, ob sie nicht gegoogelt haben, sollte spätestens jetzt ja bekannt sein, welchen Fall wir bearbeitet haben. Es war ja mehrfach der Wunsch, dass wir diesen Fall uns gerne vornehmen. Wir haben ja, wie gesagt, es haben schon andere Podcaster gemacht, Blogger, es gibt eine eigene Internetseite und viele Informationen im Netz, und wir haben einfach gedacht, okay, also als Ostergeschenk soll es dann halt auch dieser Fall sein, weil viele kennen diesen Fall oder zumindest haben sie schon mal diesen Namen gehört, worum es geht, und der eine oder andere hat sich vielleicht auch mit diesem Fall schon mal beschäftigt oder befasst, und für die Leute, die es jetzt einfach nur im Auto hören und noch keine Idee haben, worum es geht, ich möchte einfach ganz gerne, weil Klaus hat ja wirklich ein tolles Skript geschrieben, Klaus es überlassen, das Geheimnis zu lüften. Ja, es geht heute ganz klar um den Fall Hinterkaifeck. Das haben wir versucht, so lang wie möglich nicht zu erwähnen bis jetzt, diesen doch sehr bekannten Namen. Ihr wisst es, es gibt Podcasts von anderen Podcastern darüber, hat Hati schon gesagt. Was mich wirklich erstaunt hat, dass es dazu tatsächlich ein eigenes Wiki gibt, wo, habe ich gelesen, an die 600 freien Mitarbeiter heute noch aktuell dran arbeiten und weiter an Beweisen und Theorien und Spekulationen da reinkippen, was irgendwo zu finden ist. Ja, wir halten es mit den Fakten, und Fakt ist, auch nach 95 Jahren ist dieser Fall ungeklärt. Wir haben gehört, im Zweiten Weltkrieg, da sind nicht nur die Köpfe der Leichen abhanden gekommen, sondern ja, zahlreiche Akten, die haben nämlich auch in Augsburg gelagert, da wo der Krieg das entsprechende Gebäude zerstört hat. Immer wieder wird gesagt, dass die Ermittlungen 1955 eingestellt wurden. Das ist vielleicht offiziell so richtig, Tatsache ist aber, relativ aktuell wurde noch eine Studienarbeit zu dem Fall gemacht. Das war im Jahre 2007. Da haben sich 15 Fürstenfeldbrucker Polizeischüler daran gesetzt. Die studieren wohl auf der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege. Und sie haben die Unterlagen alle nochmal durchgeschaut. Sie zeigen auf, wie schlampig damals ermittelt wurde. Das haben wir auch schon festgestellt. Was da noch zutage kommt, das ist mir anfangs gar nicht aufgefallen, aber es ist nie die Rede davon. Es sind nicht einmal Fingerabdrücke genommen worden, obwohl das auch 1922 schon durchaus üblich war. Der Bericht dieser Untersuchung soll öffentlich einsehbar sein. Ich habe ihn leider nicht gefunden. Wenn ihn einer von den Hörern findet, gerne kurze Nachricht an mich, würde ich gerne noch reinschauen. Was die aber auch nicht haben, die haben auch keinen Mörder gefunden. Zumindest benennen sie keinen. Dann gibt's die Polizeihauptmeisterin Michaela Vorderberg Zankel. Die leitete das Projekt damals und auch sie lässt der Fall hinter Kaifek nicht mehr los, sagt sie. Von der Raubmordtheorie hält sie ebenfalls nichts. Das haben wir auch schon gesagt, dass das unwahrscheinlich ist, weil das ganze Geld ja doch wohl größtenteils da geblieben ist. Und aus ihrer Sicht haben sich die Ermittler viel zu lange damit aufgehalten, in die Richtung zu ermitteln. Eine Beziehungstat wäre wohl wahrscheinlicher. Sie sagt im Zitat, die Opfer waren alle abgedeckt. Das spricht dafür, dass der Täter die Opfer kannte und so eine Art Wiedergutmachung wollte. Das ist ein Originalzitat von Frau Vorderberg-Zankel. Der mysteriöse Mordfall hinter Kaifek wurde nicht nur in zahlreichen Zeitungsberichten immer wieder aufgegriffen. Nein, er ist Thema in Büchern, haben wir gesagt. Es gibt Theaterstücke, hat die, glaube ich, auch schon gesagt, ne? Filme. Und eins der bekanntesten Bücher, das kann man sich mal, glaube ich, mal zu Gemüte führen, ist der Roman Tannöd. Das ist ein Krimi-Roman von Andrea Maria Schenkel. Ja, Bestseller. Millionenfach verkauft, steht auf der Homepage. Ja, sie hat den Kriminalroman 2006 bei einem Hamburger, beim kleinen Hamburger Verlag hinterlegt, also veröffentlichen lassen. Und ja, dann haben wir nochmal den Fallanalytiker Klaus Wiest, den wir am Anfang besprochen haben oder kennengelernt haben, schließt seine Ermittlung mit dem Satz, wer der Mörder von Hinterkaifeck ist, werden wir nicht mehr beweisen können. Auch für uns gilt in diesem Fall nach wie vor, dass der Fall ungeklärt ist und somit ist dann auch der Fall Hinterkaifeck abgeschlossen. Und sollte man doch noch einen Täter benennen können, so hat er auch schon längst seinen persönlichen Richter getroffen, weil 95 Jahre, der wird mit Sicherheit schon verstorben sein, es sei denn, es war ein Kind, das jetzt vielleicht mit 103 oder 104 noch lebt, aber sehr, sehr unwahrscheinlich und mit Sicherheit wird dieser Fall hinter Kaifeck die Menschheit immer noch wieder mal beschäftigen. Also auch ich habe genauso wie Klaus mir diesmal keine Bildinformationen geholt. Ich habe mich halt einfach nur mit diesem Skript befasst. Ich meine, gut, ich habe vorher schon mal, wie man uns an uns herangetragen hat, dass wir uns den Fall machen. Ich habe da schon mal das Wikipedia mal reingelesen. Ich kenne natürlich auch die anderen Podcast-Folgen, wo man jetzt einfach mal ganz gerne auch die Folge von den Hoaxillas benennen kann. Die hatten da eine Folge aufgenommen mit der schon von uns oft genannten Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Die haben das dann auch mal ein bisschen durchleuchtet auf ihre Art und Weise. Kann man auch gerne mal reinhören. Und ich denke einfach mal, jetzt ist Ostern. Wir haben euch ein Ei gelegt und was jetzt vielleicht nicht so das ein schönes ist, aber wir hoffen, ihr habt Freude mit dieser Folge und wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, weil am kommenden Mittwoch nehmen wir nämlich schon wieder den nächsten Fall auf. Also wir machen nicht Pause, wir behalten unseren 2-Wochen-Rhythmus drin. Das war jetzt mal eine Ausnahme. Ja, und ich möchte abschließend euch ein frohes Osterfest wünschen und die letzten Worte übergebe ich dann mal an den Klaus. Ein frohes Osterfest. Ja, das wünsche ich auch an der Stelle. Wenn alles klappt, haben wir heute Sonntag. Also ihr habt den Montag noch, um euch von diesem Fall zu erholen. Und ich schließe wie immer gerne mit den Worten, ja, macht's gut und passt auf euch auf. Case closed.